Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Mann, Mann, Mann, also irgendwie habe ich heute wirklich einen Tiefpunkt, keine Ahnung, also ich könnte so drauf losheulen und ach, vielleicht liegt es daran, dass ich meiner Ex in der Stadt über den Weg gelaufen bin und nach 10 Jahren und ja wieder halt alles hochgekommen ist, dass ich meinen Sohn nicht sehen darf und dass mir diese Zeit keiner mehr zurückgeben kann. Hab hier noch einen Sohn in Düsseldorf, 18 Jahre nicht gesehen. Und na gut, meine Tochter will mit mir nichts zu tun haben. Die ist 23. Und ich bin halt das größte Arschloch der Nation. Und das macht mich dann doch so ein klein bisschen traurig. Und meine kleine Süße ist bei mir, mein kleiner Chelty. Und ich glaube, ich habe mir die Kniescheibe gebrochen. Bin heute vom Fahrrad gefallen, alleine. Voll aufs Knie und auf die Ellenbogen, wo ich noch schnell was einkaufen wollte. Und seitdem kann ich nicht mehr richtig laufen. Also, au, au, au, au, au, au. Hey, was für Schmerzen. Das ist. Ich habe ja so oder so schon die letzten Tage. Moment, ich muss mal ganz kurz mein Tempo suchen, hier zum Naseputzen. Moment. Na, warte, warte, warte, warte, warte. Ich habe ja schon die letzten Monate so Schmerzen mit der Achillessehne und ich kaum laufen kann. Und, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell das Leben vergeht und klar hätte ich alles oder einiges anders machen können müssen und aber ich wusste es doch so oder so, wo ich hier nach Oldenburg gezogen bin, dass das eigentlich der größte Fehler meines Lebens gewesen ist und ich sag ja immer, ich bin ja Löwe und ich möchte mich nicht irgendwann in 10, 20 Jahren fragen, was wäre gewesen, wenn. Ne? Und deshalb, ich wusste, das war der größte Reinfall aller Zeiten, hier nach Oldenburg zu ziehen. Und aber ich musste es trotzdem tun, ne? Damit ich halt mit meiner Seele, mit meinem Löwenherz, mit meinem kleinen Löwenherz Frieden schließen konnte. Und deshalb gehe ich ja auch so ungern irgendwo hin und damit ich ja nicht irgendwelchen Leuten begegne, denen ich eigentlich nicht begegnen möchte. Und aber im Moment bin ich sowas von down. Also das ist Wahnsinn. Also ich könnte schon wieder fast mit dem Rauchen anfangen. Ne? Hab ja jetzt, ich glaube, 43 Tage, 44 Tage, ich weiß das gar nicht, muss ich nochmal nachgucken. Nicht mehr geraucht. Und ich hätte da so Bock drauf. Ne? Und dann fragt man sich ja, warum hörst du eigentlich mit dem Rauchen auf? Ne? Sterben musst du so oder so. Ne? Und aber ich sage, ich fühle mich richtig gut. Also ich kriege richtig viel Luft. War schon fast immer, wenn ich mit dem Fahrrad zum Sport gefahren bin, schon immer dann schon fast K.O. Schweißausbrüche und Schnappatmung und ja, und jetzt kriege ich richtig viel Luft und kann lange laufen und aber eigentlich, na gut, vielleicht ist mein Gedankengang auch ein bisschen falsch und so, ne? Aber warum sollte man mit dem Rauchen aufhören? Wofür? Man muss doch so oder so sterben, ne? Und habe ich mich auch mal mit Entenarzt auch mal angelegt, nicht, aber habe ich zu dem Arzt auch gesagt, wenn ich jetzt hier tot umfalle, oder halt in 10, 20 Jahren, ne? Tod ist tot, ne? Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ja, Lars, der hat mich geduzt, ne? Sagt er, ja, aber guck mal, die häufigste Todesursache von Rauchern ist nicht Lungenkrebs, sondern Raucherbein, ne? Na gut, ich habe ja schon eigentlich alles gehabt, verloren, alles überstanden und dann doch nicht verstanden und ja, das heißt, alles nicht so einfach. So, wir haben noch relativ früh. Was haben denn? Ja, noch ziemlich früh am Abend, aber ich versuche ein bisschen abzuschalten hier und ein bisschen mit Mäuschen, obwohl Mäuschen schläft auch schon. Wir haben heute richtig was geschafft. Wir haben ziemlich was gelaufen und ja, und alles nicht so einfach. Also ich habe oben einen Kelch, so, da tue ich immer so 5-Euro-Scheine, 10-Euro-Scheine drin sammeln. Ja, der füllt sich so langsam. Ich wollte ja erst ein neues Tattoo haben. Die kosten ja alle so ein Schweinegeld. Also, wenn du was Anständiges haben willst, dann musst du schon mit 500 Euro ankommen. Ne? Und ja, und bin gerade am Sparen, vielleicht irgendwie. Ich möchte gerne vielleicht nach Ägypten oder so, ne? Aber so alleine macht das ja meistens auch keinen Spaß. So. Oder nochmal nach Paris, Disneyland und. Aber im Moment, ja, es sind so viele Baustellen und Sachen, die mir durch den Kopf gehen und muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine Rente verlängert kriege. Ende des Monats wird das telefonisch gemacht. War beim ersten Antrag auch. Ja, ist das so ein Folgeantrag? Die hatten mir erst was zugeschickt. Wo ich fast vom, habe ich aber glaube ich auch schon gesagt, wo ich vom Glauben abgefallen bin und dachte, was ist das denn? Ein Erstantrag, ne? Also gefüllte 60 Seiten, denke ich, da stimmt da was nicht. Ich habe dann nochmal angerufen, dann haben sie mir gesagt, ja, sie haben sich wohl vertan. Und dann habe ich jetzt nochmal die, sogar in doppelter Ausführung, nee, ich habe es mir einmal rausgeholt und nochmal zuschicken lassen. Und jetzt sind es nur noch so 17, 18 Seiten für einen Folgeantrag. Ich hoffe, dass das dann das letzte Mal war. Und ja, dass dann meine Rente dauerhaft verlängert wird. Wegen psychischer Störung. Und wenn das dann durch ist, dann kann ich auch ein bisschen abschalten und ein bisschen länger oder ein bisschen mehr mich. Na, Mäuschen, alles gut? Ja, meine kleine Zaubermaus wird gerade wach. Mich ein bisschen mehr oder auf den Rest meines Lebens konzentrieren. Und also wenn das mit der Rente jetzt, ich hoffe, dass das dann durchkommt. Und ja, und dann schauen. Irgendwie, ich habe glaube ich auch schon mal gesagt, also ich würde alles genauso machen. Ne? Also alle Mädels, die ich kennengelernt habe. Ja, ich sag, dann wäre ich nicht hier in Oldenburg. Ne? Ich sage immer, gehst du die Haustür raus, gehst du nach rechts, oder gehst du nach links? Links ist vielleicht der optimale Weg, rechts triffst du vielleicht Leute, die du besser nicht treffen möchtest. Und deshalb, das Leben, das geht so schnell vorbei. Und klar habe ich einige Fehler gemacht und so. Und aber ja, so die ein oder andere Person vermisse ich doch so in meinem Leben, die ich so kennengelernt habe. Und obwohl sie meistens einen Knall hatten und also ich rede jetzt von den Mädels und meistens ja, auch unter einer bipolaren Störung, ich komme mal ein bisschen ans Mikrofon, glaube ich, unter einer bipolaren Störung gelitten haben, leiden, leide ich ja auch, deshalb sehe ich das nicht alles so eng und ja, man kann es nicht in Worte fassen. Ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gelebt, erlebt und das ist Wahnsinn. Das ist, wenn ich so über mein Leben nachdenke, das ist eigentlich vergeudet. Also ich habe mein Leben eigentlich vergeudet und ein zweites Mal wird man nicht geboren, glaube ich nicht dran. Vielleicht als Hund, Katze, Maus, keine Ahnung, oder als Bisonratte und ja. Ich kann es nicht sagen. Es ist, aber ich habe mein Leben verwirkt. Also ich. Und die letzten Jahre, die mir noch bleiben hier, ich habe keine Ahnung. Ob die mich noch glücklich machen werden, weil ich bin eigentlich schon ja, sehr deprimiert im Moment. Und deshalb immer schön, wenn mein Mäuschen hier ist, ich mal zum Sport gehen kann. Und vielleicht liegt es auch jetzt an der Winterzeit, ne? Da sind ja die meisten Leute etwas deprimiert. Ne? Naja. So, in diesem Sinne noch euch allen einen angenehmen Abend und ja. Man sieht und hört sich morgen wieder hier auf Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao. Na.